So, meine Damen und Herren, jetzt recken wir gemeinsam mal die Faust in die Höhe, die geballte. Denn der Arbeiter an der Gitarre hat ja eine große Tradition in der Musik. Bruce Springsteen zum Beispiel, der ist Amerikaner, ein Vorzeigemusiker der amerikanischen Arbeiterklasse. Auch in Großbritannien hat das eine große Tradition. Die Working Class Bands, unter anderem ja die ganze britische Oi- oder Punk-Szene, kam mal aus diesem Hintergrund. Einer der großen Helden der musikliebenden Arbeiterklasse ist noch heute Billy Bragg. Aber unser Kollege, der Musikjournalist Klaus Walter, meint, ist alles vorbei. Heute machen in England nur noch Privatschüler Karriere, Coldplay zum Beispiel oder Mumford & Sons. Denn die sind die einzigen, die sich heutzutage die musische und künstlerische Ausbildung überhaupt noch leisten können. Jetzt träumen wir also zusammen mit Klaus Walter von den guten alten Zeiten. In Common People erzählt Jarvis Cocker von einer Studentin aus besseren Kreisen. Die will ihr Leben mit gewöhnlichen Menschen verbringen, mit Common People. Und sie will Sex haben mit Common People. Versucht man, diese gewöhnlichen Menschen zu definieren, stößt man schnell an den Rand der britischen Klassengesellschaft. Normalerweise ist das Wort gewöhnlich synonym für kleinbürgerlich und wird von dem Teil des Kleinbürgertums verwendet, der Angst davor hat, als proletarisch abgetan zu werden. Erklärt der Londoner Autor Owen Heatherley in einem Essay über Pulp und Jarvis Cocker. Die Kehrseite der Medaille: Wenn Leute aus dem Bürgertum von Common People reden, dann meinen sie proletarisch oder einfach Proll. Da schwingt die ganze Bedeutungspalette von arm, von der Stütze lebend, über vulgär und verlottert bis hin zu, sie haben es ja gar nicht anders verdient, mit. Leute, die gewöhnlich sind, haben demnach ausnahmslos einen Hang zum Geschmacklosen und Billigen und neigen dazu, sich niederen Vergnügungen hinzugeben, wie etwa maßloses Essen, Hedonismus oder Sex. Dieselben Common People also, die sich im sogenannten Unterschichtsfernsehen zur Schau stellen lassen. Common People, bei uns heißen sie Prolls oder Harzer, in England heißen sie Chavs. Chavs steht für Council Housed and Violent, also für meist männliche Jugendliche, die aus Sozialwohnungen stammen und gewalttätig sind. Dazu Heinz Drüg, Literaturwissenschaftler an der Frankfurter Goethe-Uni und Mitherausgeber der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Umgangssprachlich würde man Chefs meist abwertend brauchen, vergleichbar mit dem deutschen Begriff so wie Proll. Der Begriff steht aber auch für einen gesellschaftlichen Wandel. Arbeiter oder Proletarier waren in der britischen Literatur und auch in der Popmusik bis zum Niedergang der großen Industrien meist positiv besetzte Figuren. Chefs oder Prolls dagegen sind im heutigen gesellschaftlichen Klima negativ besetzt. Sie gelten als nutzloser Abschaum oder als Bodensatz der Gesellschaft. Der Abstieg vom angesehenen Proletarier zum ausgestoßenen Proll geht einher mit dem Niedergang der Council Houses, der Sozialwohnungen. Die waren bis tief in die 70er Jahre der Inbegriff für einfachen, aber auch soliden Wohnkomfort, den sich also auch weniger Betuchte leisten konnten. Im gesellschaftlichen Diskurs von heute aber ist Council House gleichbedeutend mit Ghetto. So taucht es auch in der Literatur und in der Popmusik auf. Where were you while we were getting high? Die Gebrüder Gallagher von Oasis lassen gerne den Lad heraushängen, also den prolligen Rocker, der sich vor allem für Fußball, Bier und Weiber interessiert. Und für Kokain. 1997, auf dem Höhepunkt des Erfolges von Oasis, wird Noel Gallagher wie einige andere Popstars in die Downing Street No. 10 eingeladen, zur feierlichen Amtseinführung des neu gewählten Premierministers Tony Blair. Blair lässt sich gerne mit Popstars fotografieren und greift schon mal selbst zur Gitarre. Gallagher, das Arbeiterkind, trinkt Champagner mit dem Labour-Premier und genehmigt sich eine Nase Koks. Ausgerechnet auf dem königlichen Klo. Und natürlich lässt er die Welt teilhaben an seinem Genuss. Die Queen hatte ihre eigene Toilette, die sonst niemand benutzen durfte. Wenn ich mich recht erinnere, war es ganz nett. Es gab einen Samtsitz und alles. Auf dieser Toilette also will Noel Gallagher gekokst haben. Das weiße Pulver, der Treibstoff des Kokainsozialismus. So erzählen Pulp die Geschichte. Cocaine Socialism, Kokainsozialismus. Pulps Abrechnung mit dem Cool Britannia des Tony Blair. Der Song beschreibt die Vereinnahmung von Britpop-Bands wie Blur und Oasis durch New Labour, die einstigen Vertreter der Arbeiterklasse, vereint in Downing Street No. 10 bei Koks und Champagner. Ein Klassenkampf von oben, meint Autor Owen Heatherley. Die Boshaftigkeit von Cocaine Socialism wurde angetriggert von den ersten Amtshandlungen der neuen Regierung. Der unverzügliche Angriff auf die Schwachen. Die allgemeine kostenlose höhere Bildung wurde abgeschafft, Bezüge Alleinerziehender und das Invaliditätsgeld wurden gekürzt. Auch Pulp-Sänger Jarvis Cocker lebte in den 80ern hauptsächlich von staatlichen Hilfen. Seine Band hat davon profitiert. Weil die nach heutigen Standards großzügigen Zuwendungen des Staates Bands den Freiraum verschafften, nicht nur zu experimentieren, sondern sogar scheiße sein zu können, Jugendsünden zu begehen, Fehler machen zu können und aus ihnen zu lernen, sind Pulp so großartig geworden. Diese Zeiten sind längst vorbei, wie der Britpop-Experte Robert Rothiffer schreibt. Im Oktober 2010 waren bereits 60% der britischen Chartpositionen von musizierenden Ex-Privatschülern besetzt. Sie heißen Laura Marling und Coldplay, Florence Welch und Mumford & Sons. Der Sound der gehobenen weißen Mittelklasse. Privatschulenpop made in England. Musizierende Arbeiterkinder sind eine verschwindende Minderheit. Das war nicht immer so. In den 60ern und 70ern ermöglichen staatliche Stipendien und Kunstschulen angehenden Musikern ein relativ sorgenfreies Leben. Davon profitieren Leute wie Mick Jagger oder Brian Ferry. In diesem Klima erblüht der britische Pop. Das ist lange her. Heute ist die Popwelt ein Spiegelbild der britischen Gesellschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Vom Ende der Working Class Bands, ein Nachruf von Klaus Walter. Ich möchte dazu allerdings anmerken, dass mir persönlich kein Maurer bekannt war, der Pulp gehört hat. Das waren nur Leute, die auf die Hochschule gegangen sind.